Wieso? Nee, ich bin schon richtig. Ich habe eine Frage. Wer ist denn da? René. Wer ist René? Ich bräuchte mal eine unabhängige Meinung. Ich habe ein Lied für meine Freundin geschrieben. Und ich würde gerne mal wissen, ob das bei Frauen gut ankommt. Können Sie mal kurz eine Sekunde zuhören? Ja. Dankeschön. Moment, geht gleich los. Das handelt von unserem von unserem ersten Treffen. Geht los jetzt. Am Alpenfort am Rhein, da saß ich ganz allein. Ich fütterte die Enten und dann kamst du vorbei. Jetzt erst der Anfang. Würden Sie mich da heiraten? Wie? Nicht gut? Naja, so ein bisschen leierlich. Ja, das ist die Mehr Schwung wäre besser. Das ist die Telefonübertragung, das mit dem Leiern. Ach so. Ja, aber ich danke Ihnen. Also mehr Schwung, werde ich versuchen. Ich melde mich dann ja bestimmt nochmal. Ja, ein bisschen fröhlicher, das hört sich so traurig an. Ach so, ja, stimmt. Ja, okay, danke. Ja. Nach einer dreiwöchigen Sommerpause heißt es nun endlich wieder Hallo und herzlich willkommen zum blog.juber.de Podcast. Ich bin René und auch heute wieder mit dabei The Sexiest Voice Alive. Hallo Stefan. Hallo René und natürlich auch ein herzliches Willkommen an alle alten und neuen Hörer dieses Blogcasts. Ich hoffe, ihr habt die drei Wochen gut überstanden ohne uns. Ja, wir sind mittlerweile in der vierten Ausgabe. In dieser Ausgabe werden wir uns aus aktuellem Anlass zurückhalten, was Witz über Peter angeht. Das auf jeden Fall. Ja. Wer im Blog liest, weiß warum. Wir wollen jetzt nicht weiter. Ja, richtig. Wir wollen jetzt hier nicht weiter drauf eingehen. Stefan, um mal das Thema zu wechseln, kannst du mir einen Tipp geben, was ich für meine Stimme tun muss, um genauso sexy zu klingen wie du? Ja, Tipp. Also, ich kann dazu nur sagen, entweder hat man sie oder man hat sie nicht. Und ich habe sie eben, also, die sexy Radio. Du googelst nicht mit irgendwas oder du trinkst nicht was Spezielles. Hast du vielleicht einen Ernährungsplan, einen anderen? Nein, absolut nicht. Ich habe lange überlegt, weil du hattest mir den Auftrag gegeben, ich soll mal überlegen und vielleicht ein paar Tipps geben, aber ich, wie gesagt, entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Und weißt du, was ich noch denke? Jetzt haben wir eine sexy Radische, jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der gut aussieht, oder? Ja. Gut. Kennst du da einen? Nee, fällt mir jetzt im Moment keiner ein. Okay. Ich habe versucht, über Technik das ein bisschen zu machen. Wir hatten ja anfangs ein Telefon. Vergiss es. Ja, ich hab ein neues Mikrofon. Und zwar hat mir Christian, ich muss ihn richtig betiteln. Ich hatte vorher mit ihm gemailt, wie ich ihn nennen soll. Er hat gesagt, der Akustik-Großmeister Christian, der Soundgott, der hat mir ein Mikrofon empfohlen und mir auch das passende Mikrostativ dazu geschenkt. Danke nochmal. Und vielleicht hilft's ja. Na, ich bin gespannt, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das sollen, glaube ich, die Zuhörer entscheiden. Ja, denke ich auch. Ob ich jetzt sexier klinge als vorher. Nicht so sexy war ja der Song, den ich vorneweg gespielt hatte. Ich habe da noch jemand anders gefunden. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst, Stefan. Bodo Wartke. Der Name sagt mir was, weil der steht hier. Ja. Er singt in dem Lied, was ich gefunden habe. Ich habe es auch mal im Fernsehen, ich glaube sogar bei Kurt Krömer. Wir spielen es einfach mal vor. Hört mal zu. Es vielleicht erinnern sich auch einige. Um eine Freundin. Ich habe eine neue Freundin. Du solltest sie echt mal sehen. Du würdest dich sicher für mich freuen, denn sie ist wirklich wunderschön. Sie hat eine süße Nase und einen wundervollen Mund, eine adrette Silhouette, kurvenreich und rund, und auch ihr Bauch und ihr Rücken sind entzückend. Sie ist in jeder Hinsicht visuell beglückend. Das Schönste an ihr ist sogar doppelt vertreten: ihre Augen, Ohren, Hände und Extremitäten. Alleine ihre Beine, feinere gibt's keine, und dann ist ihre Weiden, na, du weißt schon, was ich meine. So eine göttliche Figur, alter Schwede, du fragst dich sicherlich, wie macht sie das nur? Ganz einfach. Sie ist die Tochter einer Schönheit, sie wurden von dem, wird sie immer schön glatt gezogen, deswegen ist sie auch so schön. Und gelogen, sie ist die Tochter einer Schönheit. Ja, was sagst du zu dem Song, Stefan? Ja, da hat einer ordentlich seine Gedanken aufgeschrieben, finde ich. Ich habe es damals bei Kurt Krömer, glaube ich, gesehen. War bei Kurt Krömer? Ja, ich glaube, ja. Und jetzt erkenne ich es auf jeden Fall wieder. Wir bedanken uns nochmal bei na, nicht bei Bodo Wartke, ich weiß nicht, mit wem ich geschrieben hatte. Bei seinem Management. Danken wir nochmal, wahrscheinlich, für die Genehmigung, dass wir das Lied spielen durften. Und wer es sich runterladen möchte, findet es unter www.bodowartke.de. Dort sind auch die Tourdaten. Ich glaube, der ist gerade unterwegs in Deutschland. Einfach mal raufgucken. Und da sind auch noch ein paar andere Lieder von ihm. Genau. Und wer den Link jetzt nicht verstanden hat, einfach in die Shownotes gucken. Genau. Ja, wir hatten es vorhin schon angesprochen. Wir haben ja nun soundtechnisch einige Qualitätsverbesserungen, ist das Wort. Ja, je mehr Folgen, desto besser die Qualität. Und ich hatte versucht, auch mir da professionelle Hilfe zu holen und das hab mich an... Klingt irgendwie komisch. Du hast versucht, dir professionelle Hilfe zu holen. Das habe ich schon probiert, das hat nicht geholfen. Ja, und ich habe eine Anfrage an die Macher der Podparade geschickt, und zwar an den Norman, den Roger und den Mike. Dachte, vielleicht können die mir ja helfen. Und jetzt konnte ich leider eine Weile nicht in den Podcast reinhören von den dreien. Und mir ist völlig entgangen, dass sie reagiert hatten. Also wir haben das Problem ja dann selber gelöst. Am 30. Juli hatten sie aber bald reagiert. Ich würde sagen, wir horchen mal, was der Tipp von denen war. Vielleicht hilft es uns ja jetzt noch. Genau, spiel's mal ab. Der wird disqualifiziert. Der René hat uns gefragt, wie man denn Skype aufnehmen kann. Ja, wie es nicht geht, haben wir vorhin am Anfang gesehen. Und heute drücke ich wirklich so ein bisschen auf die Tube, weil ich habe keine Lust, dass mir das Ding nochmal abpfeift. Und ich bin mit meinen Backups im Rückstand. Das wäre zurzeit ein bisschen fatal. Ganz kurz, das wird hier extern gemacht. Das Mischpult wird, also der Line-In des Mischpultes wird an den Line-Out der Soundkarte angeschlossen und umgekehrt. Somit kann man dann alles, was der PC abspielt, regeln, hoch und runter regeln, und mit einer Aufnahmesoftware, die im Hintergrund parallel mitläuft, wie beispielsweise Audacity, oder mit einer externen Aufnahmequelle, ein CD-Brenner, ein Kassettenrekorder oder wie auch immer, kann man das Ganze dann prima aufnehmen. Es gibt auch Softwarelösungen dafür. Pamela kann das, glaube ich, auch, meine ich. Mhm. Und aber das geht jetzt alles zu weit. Und bevor wir uns da jetzt wieder in der PC-Theorie verstricken, die nächste... Ja, Stefan, da bin ich ein bisschen froh, dass wir unsere Lösung gefunden haben. Hast du jetzt so mitgekriegt, wie man so... Also wenn wir jetzt von unserer Variante ausgehen, die ist eigentlich, wie sagt man, eigentlich nicht kompliziert. Im Prinzip schneidet jeder seine Tonspur mit und am Ende werden die halt aufeinandergelegt. Ja, also ich meine, wir bleiben... Richtig, richtig. Irgendwann wird es vielleicht mal live irgendwo produziert, aber da wir ja... Das wird mal ein Special. ...einen billigen Podcast haben, der ohne großen Aufwand produziert wird, wie es ja auch sein muss, nimmt halt jeder bei sich zu Hause auf und das Ergebnis ist dann halt der reine Zusammenschnitt, die reine Mixtur sozusagen. Ja, nichtsdestotrotz... Norman, Roger, Mike, vielen Dank für eure nachträglichen Tipp. Und vielleicht könnt ihr euch eine Scheibe von uns abschneiden. Genau, wenn ihr mal mit Skype Probleme habt. So, das war das. Ja, aber René, sag mal, wenn wir schon bei externen Podcasts sind, ich habe gehört, du hast mal ein bisschen über den Tellerrand geschaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da hast du mal richtig so die Sau rausgelassen, möchte ich mal sagen. Da hast du Worte benutzt, die du hier niemals sagen würdest. Stimmt, stimmt. Du hast doch bestimmt da noch einen Mitschnitt, oder? Oder erklär mal ein bisschen. Wir gucken mal in den Mitschnitt oder wir horchen mal in den Mitschnitt rein. Kannst du dich recht deuten, worum es da ging? Ich habe nur gemerkt, du warst da recht erregt über irgendeine Angelegenheit. Da fehlt nur ein bisschen die Hintergründe. Also es war so eine persönliche Sache mehr, dass das da hinten dran war, hatte ich das Gefühl. Ich habe mitgekriegt, da hat jemand irgendwas mit Ficken und Arschloch gesagt, aber ich glaube nicht... Explicit! Das war, was dich gestört hat als Daily Source Code Hörer, sondern... Also ich hätte diese Worte, die da gefallen sind, nicht gesagt. Ich bin gesagt, entsetzt, René. Ja, sie sind wirklich in den Podcast gefallen, bevor ich sie überhaupt gesagt habe. Also ich habe sie quasi nur aufgegriffen und mich hat auch nur interessiert, wie solche Worte in einen Podcast finden. Ja, ich möchte das Thema jetzt hier nicht ausbreiten, wer die Hintergründe wissen will oder... Der sollte sich mal die letzten Folgen vom Tellerrand anhören. Ich glaube, der 76. oder 75. Blick über den Tellerrand war es gewesen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Aber es gibt ja eine super einfache Abhilfe, oder? Um sowas zu verhindern. Einfach gar kein Feedback zulassen. Oder was meinst du? Das ist die einfachste Variante. Ich weiß, woran du worauf du anspielst. Denk mal an unseren letzten Spieleabend. Ich hatte noch einen Spieleabend mit dir. Aber ich weiß, was du meinst. Ach so. Die Tabukarten. Wir hatten sie schon mal in einer der ersten Sendungen gehabt. Richtig? Richtig. Die Tabukarten, richtig. Wir sollten sie vielleicht wieder auskramen und da noch ein paar Worte ergänzen. Also gerade die zwei Worte, die da eben gefallen sind. Ja, wiederholen Sie doch nochmal. Ich würde sie hier nie sagen. Nein, ich würde sie hier nie sagen. Also unser Podcast bleibt jugendfrei und wird nicht explizit. Das ist übrigens, was der Axel Wunschel, Alex heißt er. Alex Wunschel ist ja aus unserem Blog. Grüße nach München. Gesagt hat, explizit, das bedeutet im Prinzip, dass es sich da um Sprache handelt, die nicht so für Minderjährige geeignet ist. Ja. Aber das hast du ja jetzt geklärt und wie gesagt, ich hoffe, dass es in unserem Blog nicht vorkommt. Es sei denn, Nein. Du hast einen triftigen Grund, aber selbst dann nicht. Nein, selbst dann nicht, ja. Solches Feedback, oder besser gesagt, solche Worte wollen wir in unserem Feedback natürlich nicht hören. Sag mal, Stefan, hatten wir überhaupt schon mal Feedback? Ja, wir hatten jede Menge Feedback. In der dritten Blogcast-Folge haben sich sogar einige etwas negativ geäußert, und zwar zum Beispiel Susanne oder Manuela. Die fanden es halt schade, dass wir so wenig aus dem Blog aufgegriffen haben, was jetzt an Themen direkt war. Und Ich denke mal, das ist für uns kein Problem, das werden wir in dieser Sendung wieder anders machen. Okay, das werden wir machen. Leo ist ja sehr gut angekommen, wie ich mitgekriegt habe. Das auf jeden Fall. Dazu sagen. Der hat wirklich positiv beeindruckt, die Leute. Ich möchte fast meinen, Leo ist der jüngste Podcaster mit seinen 3 Jahren. Ich habe eher das Gefühl, die Leute wollen nur noch Leo haben. Ja, nur das wird leider nichts. Also da werden wir unser Konzept nicht ändern. Vielleicht hat Leo ja seinen eigenen Podcast irgendwann mal. Ich habe wirklich schon drüber nachgedacht, aber egal. Im Kinderkanal oder was? Genau. Bei Radio Teddy. Ja. Ich habe hier als Notiz, Peter freut sich. Worüber freut er sich? Ach, über seinen Gastauftritt, ne? Das hat er irgendwo kommentiert, dass er sich freut, dass er einen Gastauftritt in unserem Blogcast haben wird irgendwann mal. Genau. Ja, aber den Gastauftritt kann doch jeder haben, ne? Ich denke, er bezieht sich auch darauf, dass er in der letzten Folge per Telefon eingespielt wurde. Er hat ja auf die Mailbox gesprochen. Ja, stimmt. Ja, und diesen Gastauftritt stellen wir jedem zur Verfügung. Genau, jeder kann anrufen. Und am besten, ich nenne nochmal die Kontaktmöglichkeiten. Also wenn ihr uns erreichen wollt, entweder macht ihr das per E-Mail an blog@juba.de oder ihr nutzt das Kontaktformular rechts auf der rechten Seite in der Sidebar im Blog oder die Kommentarfunktion unter jedem Beitrag. Oder macht's wie Peter. Ihr ruft einfach an auf die Mailbox unter Berlin 202 368 03. Oder nicht? Genau. Und doch. Stefan, hast du es gehört? Ja, klingelt was war denn das? Bei dir? Da klingelt irgendwo was. Na, geh mal ran. Das ist nicht bei mir. Muss bei dir sein. Ja, wen haben wir denn da? Hallo Stefan. Hallo René. Hier ist Karl. Ach. Karl Kabetsch, ey, ich werd verrückt. Karl Kabetsch, genau. I go crazy. Unser Freund aus New Jersey. I go crazy, ja. Wer sich nicht erinnert, Karl Kabetsch hat uns ja diesen Soundteppich, den wir hier im Podcast spielen, zur Verfügung gestellt. Karl, was hast du denn für uns heute? Einen neuen Song called Countdown und der Blog Top 10 für August. Einen neuen Song? Den hat er extra geschrieben. Ja. Und die Blog Top 10 für August? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, dann würde ich sagen, hau mal rein. Keine Zeit verschwenden. Los geht's. Okay. Platz 10. Das ist der Beitrag Ich möchte Fußball gucken mit der Beitrags-ID 76. Das ist der älteste Beitrag zurzeit in den Top 10 von August. Den gibt es nämlich schon seit 28. März diesen Jahres. Und das ist mal ein Zeichen, wie aktuell das Thema eigentlich noch ist. Da geht es im Prinzip nur darum, dass ich meinen Frust quasi losgeworden bin, weil ich so gerne Fußball-Bundesliga gucken möchte, aber es nicht kann, weil es halt lange nicht feststand, über welchen Verbreitungsweg ich die Möglichkeit habe. Mittlerweile hat sich da einiges getan und dazu später dann mehr. Platz 9. Ja, Platz 9 ist der Beitrag Brücke an Captain. Und ich glaube, den haben einige unserer Leser missverstanden. Also ich denke, die waren eher auf der Suche nach Raumschiff Enterprise und nach diesem Spruch hier, Brücke an Captain. Genau, Stefan, den habe ich sogar. Los, komm, zeig, spiel ihn mal. Echt, warte mal, ich hole mein Handy raus. Mal sehen, ob er das hört. Drücke an Captain, es kommt eine Nachricht herein. So, und für alle, die diesen Sound gesucht haben, können sie sich jetzt aus dem Podcast rausschneiden. Genau. In Wirklichkeit ging es aber in dem Beitrag, der von Peter ist, um seine Autoausleihe, ne? Ja. Er leiht sich ja für seinen Dienstfahrten immer Autos aus. Und bei diesem Beitrag 671 gab es auch eine sehr lange Diskussion über die richtige Cabrio-Benutzung. Ja, Männer und ihre Autos. Ja, ich glaube, das war auch ein Geschlechterkampf, der da stattgefunden hat in dieser, in den Kommentaren. Ja, und den Geschlechterkampf hat Susanne mit ihren Schuhen locker gewonnen, glaube ich. Ja, der Beitrag ist auch zu finden unter blog.juba.de. Und dann machen wir den nächsten Platz. Platz 8. Ja, der nächste Platz ist Neues Positives von Kalando. Ich hatte ja Probleme mit Kalando, die haben mir Geld abgebucht, was ihnen nicht zustand. Genaueres im Beitrag 368. Für mich hat sich die Sache erledigt, ich habe mein Geld zurück und ja, die Platzierung zeigt, dass immer noch einige betroffen sind. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr da genauso gut rauskommt. Platz 7. Das ist Beitrag 603, Bundesliga im TV, aber wo, wie und wann oder so ähnlich. Das ist im Prinzip der Folgebeitrag auf den eben erwähnten Bundesliga-Beitrag. Dort geht es nochmal um die verschiedenen Verbreitungswege, die Bundesliga zu schauen. Es gibt ja zum Beispiel Satellit, Kabelanschluss bei einem oder Kabelanschluss bei einem privaten Anbieter oder über einen Kabel-Deutschland-Anschluss, beziehungsweise in Nordrhein-Westfalen über Ish, Easy und wie sie alle heißen. Das ganze Durcheinander ist dort ein bisschen erklärt und ja, später mehr dazu. Es kommt nämlich noch. Ja, betroffen sind ja außerdem nur Leute, die sich für Fußball interessieren und das dürften ja nicht so viele sein. Du, ich glaube, das unterschätzt du. Und was ich so jetzt in den ersten Spieltagen mitbekommen habe, haben die Sportschau-Gucker doch wieder erheblich zugenommen. Also es scheint doch noch nicht alles so zufriedenzustellend zu sein für die Pay-TV-Anbieter. Platz 6! Gut, auf Platz 6, Blockcast-Folge Nummer 1. Juppie. Ja. Juhu, wir sind auf Platz 6 in unseren eigenen Charts. Also die Folge wird immer noch geladen, habe ich gesehen. Obwohl wir mittlerweile bei der dritten sind. Das zeigt, dass wir sind mittlerweile bei der vierten. Ja. Ey, wenn das erst bei den hohen Zahlen nachher. Dann kommt Platz 1 bis 10 der Blockcast. Auf jeden Fall, selbst jetzt hören oder laden sich Leute noch die erste Folge runter, die wahrscheinlich jetzt erst aufmerksam auf uns werden. Das zeigt auch, wie zeitlos unser Podcast ist. Im Gegensatz zu Radio. Ja. Und wir haben uns jetzt für das Intervall von 2x im Monat entschieden mit circa 20 Minuten und damit werden wir jetzt erstmal, denke ich, eine ganze Weile gut fahren. Der Podcast der Bundeskanzlerin, und zwar nicht der Podcast der Bundeskanzlerin, sondern unser Beitrag dazu mit der ID 586, hat es auf Platz 5 geschafft. Und zwar hatte ich da berichtet über den Podcast der Bundeskanzlerin, wie der Titel ja schon sagt, den ich selber lese, um mich so Infos aus erster Hand zu holen. Ja, wer da genaue Infos zu haben möchte, der soll einfach mal in die Süddeutsche vom 10. August schauen. Da stehen dann weitere Infos. Platz 4. Und auf Platz 4 haben wir Kalando Telekom GmbH und ... steht bei mir nur. Beitrags-ID 502. Ey, jetzt reicht's mir. Jetzt habe ich echt... Was trinkst du eigentlich? Die halbe Flasche Malzbier ausgetrunken. Die ist aber schnell in deinem Gehirn angekommen. Ja. Hat sich also im Sportzentrum verteilt. Karl, kannst du uns nochmal... Karl, wir brauchen nochmal den vierten. Platz 4. Okay, danke. Kalando Telekom GmbH und Avanio.net auf Platz 4. Ja, das ist auch ein Thema, was sich schon seit Ewigkeiten durch den Blog zieht. Ihr findet in diesem Beitrag, wer betroffen ist, wenn Betroffene zuhören. Ihr findet da unter anderem die Nummer der kostenlosen Hotline in den Kommentaren und auch den Hinweis auf die beiden anderen Artikel. Platz 3. Ja, und auch auf Platz 3 ist Kalando und zwar mit monatlich 4,50 Euro netto, Beitrag 222. Das ist der erste Kalando-Beitrag und da ist nochmal die ganze komplette Avanio-Angelegenheit geschildert. Zieht's euch rein, ne? blog.über.de übrigens, wer es vergessen hat. Platz 2. Und auf Platz 2 unserer spannenden Top 10 für August ist Beitrag 564 Xavier Naidoo sagt Danke. Und ihr erinnert euch bestimmt, das ist noch von der WM, von der Fußball-Weltmeisterschaft. Die war bereits schon seit Anfang Juli vorbei. Ja. Und das ist Wahnsinn, dass das immer noch so aktuell ist und Leute suchen nach dem Song. Und vielleicht haben Leute noch gar nicht mitbekommen, dass das schon vorbei ist. Ja, eben. Kann es sein, oder hat Xavier Naidoo eigentlich schon wieder einen neuen Song rausgebracht? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall wird der Danke-Song noch immer aktiv gesucht und hat es immerhin auf Platz 2 geschafft. Respekt. Und was fehlt jetzt? Platz 1. Platz Nummer 1. Und das ist Beitrag 625. Wie kann es anders sein? Keine Bundesliga live mehr in meinem TV. Es gibt es nicht. Ja, dreimal Bundesliga, das ist Wahnsinn. Und da siehst du mal, wie aktuell das Thema ist und wie frustriert oder wie informationsreich die Fans dort sammeln und suchen und dann auf unseren Blog stoßen. Das heißt, dieser Beitrag hat bereits über 60 Kommentare. Ich habe vorhin nochmal geguckt. Das ist unglaublich, weil so viel hat kein anderer Beitrag bei uns. Das ist eine lange Diskussion und dort habe ich einfach zusammenfassend nur geschrieben, nachdem halt feststand, dass ich eigentlich Bundesliga gucken kann in meinem Fernseher. Ich halt das heißt, du löst so eine Welle aus und kannst Bundesliga gucken? Ich kann es gucken, aber ich mach's nicht, weil irgendwo ist dann auch die Schmerzgrenze beim Geld. Ich sehe nicht ein, dass ich sogar noch eine Strafgebühr zahlen muss, obwohl ich einen Kabelanschluss habe. Wobei das auch schon eine Frechheit ist, finde ich. Ja, das ist nicht fein. Ja. Kabelanschluss, finde ich. Und man soll da nicht unterscheiden. Ich kann nichts dafür, dass ich in Berlin wohne. Tut mir leid. Okay, gut. Bevor ich jetzt wieder Tränen in den Augen habe, sagen wir, ist die Top 10 an dieser Stelle beendet. Genau, also vielen Dank. Danke, und Karl. Ja, Gruß nach New Jersey. Mal. Genau, Grüße nach New Jersey. Thank you and bye. Horst Rinn. Bis demnächst, ne? Ciao, Karl. Ciao, Karl. Du, bei der Gelegenheit, René, darf ich mal jemanden grüßen? Mach doch, ist doch unser Podcast. Weil wenn wir schon in New Jersey sind, genau, dann gehen wir doch mal rüber nach North Carolina. Und jetzt weißt du auch, wen wir mal grüßen sollten, oder? Genau, Lisa Plenske. Die ist kleiner und hübscher, genau. Wir grüßen unsere Sarah aus dem Blog, die dort jetzt für 10 Monate in den USA ist. Und wir hoffen, ihr geht's gut. Aber wir denken schon, dass es so ist. Und Sarah, wir hoffen, wenn du diesen Podcast in 10 Monaten hörst, dass du auf eine schöne Zeit zurückblicken kannst. Auf jeden Fall. Und vielleicht hörst du den ja sogar schon während ihres USA-Aufenthalts. Ich werde dir mal den Tipp geben. Ja. Falls es mal langweilig im College ist oder so. Das wird so bestimmt nicht langweilig. Die haben doch garantiert auch Fernsehen und die haben doch bestimmt auch verliebt in Berlin. Und da schließt sich schon der Kreis, denn wer verliebt in Berlin guckt, landet früher oder später auch bei blog.juba.de. Ja, ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht fassen. Der Blog ist explodiert. Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Also im Sekundentakt sind die Besucherzahlen nach oben gestiegen und es sind sogar Leute hängen geblieben, ne? Die man doch als unsere Stammleser bezeichnen kann. Ich stelle mir das so vor, die Leute haben die Sendung geguckt, beziehungsweise den Film, und wollten unbedingt wissen, wie es ausgeht. Und sobald Werbung war, haben sie sich auch nochmal in ihren Rechner gesetzt. Ja, und sind zu uns gekommen. Hätte ich nie mitgerechnet. Ich ja, weil die Leute vertrauen uns. Ja. Da können wir mal unsere besten Kommentatoren grüßen an der Stelle. Selina zum Beispiel. Richtig, ich wollte es gerade sagen. Das ist die eine, die ich meinte, die hängen geblieben ist. Selina. Und sie soll nicht traurig sein. Auch wenn du brauchst Alexandra Nell nicht mehr dabei ist. Das ist nur ein Film. Das ist nicht echt. War das jetzt fies, dass ich ihr das verraten habe? Nein. Aber wir wissen auch nichts über Selina. Es gab noch ein super Ereignis im Blog. Ja. Und zwar schon vor Lisa Plenske. Weit vor Lisa Plenske. Genau. Eine 1 mit 4 Nullen. Der 10.000. Besucher hat unsere Webseite gefunden. Richtig. Und das ist doch mal ein Applaus, oder? Und das ist der 10.000. Besucher seit dem 14. März 2006. Das musste man mal dazu sagen. Genau. Das sind 5,5 Monate. 5,5 Monate. Das sind, wenn ich es jetzt runterrechne, pro Monat 2.000 Besucher. Ich möchte lieber keine falsche Zahl sagen, deswegen lassen wir das. Das wären 200, wenn. Nachher entdeckt noch dein Mathelehrer den Blockcast. Ja, dann muss ich nochmal in die Schule. So. Ja, und ich glaube, nach dem Lisa Plenske-Wahnsinn und nach dem 10.000. Besucher gibt's noch einen dritten Grund zu gratulieren. René, an dieser Stelle möchten wir mal was einspielen. Hallo, hier sind Marco. Und Ines. Und wir haben eine kurze Mitteilung für das September-Geburtstagskind René. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber René. Happy Birthday to you. So, lieber René, herzlichen Glückwunsch nochmal auf diesem Weg. Alles Gute und macht weiter so. Und diese Aufnahme bitte nicht vorspielen, sondern nur ablesen. Das letzte habe ich gar nicht verstanden. Was wollen wir nicht? Ah, ist egal. Okay. Ich habe es auch nicht verstanden, aber irgendwas mit Lesen, keine Ahnung. Ja, ich bin begeistert. Ja, René, also auch nochmal an dieser Stelle von mir im Blockcast herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag, ne? Ja. Und ja, ich hoffe, du bist reich beschenkt worden und hast einen schönen Tag gehabt. Jetzt gib mir mal kurz eine Sekunde. Also vielen Dank nochmal an Marco und Ines. Also wirklich super, super, super, super toll. Also ich bin echt am Überlegen, ob wir uns nicht mal zusammensetzen und vielleicht eine Platte machen. Jetzt ohne Scheiß. Also ihr habt's echt drauf. Also ihr habt ja meine Gesangskünste schon am Anfang gehört. Ich kann auch eine Gitarre halten und ich glaube, wir könnten wirklich mega Erfolg haben. Wenn man mal so im Internet guckt, wer Erfolg hat, alles, dann glaube ich, da kommen wir locker ran. Egal. Dir auch danke, Stefan, für den Beitrag anlässlich meines Geburtstages. Gern geschehen. Und auch danke an alle Gratulanten. Und auch danke an dich, du komischer Anrufer. Und zwar hatte ich einen Anruf gehabt. Das ging alles ganz schnell. Ich hubte ab. Und du bist abgehoben. Hast abgehoben. Nein, ich hatte das Telefon abgehupt und ja, dann hörte ich nur die Frage, René? Und ich sagte, ja. Und die Stimme sagte, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und dann hat er aufgelegt. Also, wer auch immer du gewesen bist, danke. Und du kannst dich ja nochmal bei mir melden, damit ich das in meinem Tagebuch nachtragen kann, wer das gewesen ist. Ja. Ist ja komisch, verstehe ich nicht. Hat der Angst vor dir? Keine Ahnung. Wenn ihr Glückwünsche hinterlassen wollt für Stefan, dann könnt ihr das natürlich auch jetzt schon tun, denn Stefan ist bald dran mit Geburtstag. Ach. Und ihr könnt das als Feedback hinterlassen unter der Telefonnummer Berlin 030 20 23 68 03. Ja. Oder mich hat doch der Esel im Galopp verloren. Bestimmt. Ja, auf den Kopf gefallen bist du aber nicht, Stefan. Oder ihr schickt eine Mail an blog@juma.de oder ihr, kommentieren wäre da ein bisschen blöd. Wenn ihr aber irgendwas anderes sagen wollt, dann kommentiert halt im Beitrag zu diesem Podcast in den Shownotes, die ihr unter blog.juma.de findet. Und ja, dann freuen wir uns auf viel, viel Feedback. Ja, auf jeden Fall. Und ich fürchte, wir sind schon fast wieder am Ende der Sendung angekommen, oder? Ja, ich würde sagen, wir machen Platz für einen besonderen Outtake heute. Also heute mal eine andere Fassung von Outtakes. Ja. Ab nächste Woche wieder die richtigen, aber heute passend, wir enden musikalisch. Genau, und wir hoffen, es hat euch wie immer Spaß gemacht. Und erwarten euer Feedback, wie schon erwähnt, und wünschen euch dann eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Blockcast-Folge, oder René? Genau, hörst du drin. In diesem Sinne, hörst du drin. Podcast wird Podcast Bundeskanzlerin. Der Bundeskanzlerin. Ich lasse mich alleine, das schneide ich raus. Bei dir haben wir auch schon mal geschnitten. Der Podcast der Bundeskanzlerin. Nicht der Podcast, sondern unser Beitrag dazu. Mit der 586. Ach, scheiße, erzähl ich Müll. Ich versuche nochmal, wir dürfen bei mir auch zweimal schneiden. Bist du gemein? Das merke ich mir. Also, Podcast. Nee, nochmal. Ja? Ja, Entschuldigung, wenn ich zu spät noch anrufe. Ich möchte Sie gar nicht lange aufhalten. Ich habe mal eine kurze Frage. Wer ist denn da? Hier ist der René. Und zwar bräuchte ich mal eine unabhängige Meinung. Ich habe ein Lied für meine Freundin geschrieben und ich würde gerne mal wissen, ob das gut ankommt. Kenne ich nicht. Ja, ich spiele mal kurz vor, ne? Am alten Vortag bist du vorbei. Ja, so haben wir uns kennengelernt. Meinen Sie, da muss ich noch was dran machen? Hallo? Sind Sie jetzt in Unmacht gefallen? War das so toll? Hallo? Get this podcast and more great ones like it on the High Performance Podcast Delivery Network from Podshow and Limelight Networks. I love it.